Ich komm aus Downtown und ich führe einen Kult, ey. James Bass kommt aus dem Süden zu Besuch, ey. Alter, so weit oben, Mann, ich liebe diese Luft, ey. 900 Tote, das ist alles meine Schuld, ey. Ich komm aus Downtown, denn ich führe einen Kult, ey. James Bass kommt aus dem Süden zu Besuch, ey. Alter, so weit oben, Mann, ich liebe diese Luft, ey. 900 Tote, das ist alles meine Schuld, ey. Alter, meine Bitch ist Marilyn, ey. Sie nennt mich ihren Helden Heroin, ey. Und sie guckt mich an wie Halloween, ey. Denn sie sieht in mir den Teufel Heroin, ey. Nennt mich Satan, denn ich komm mit einem Dreizack Maserati. Was für Afterparty, ist ja Schnee. Ich komme von den Toten, denn das Feuer hat mich auserwählt. Dein Kopf ist leer, denn meine Kugel hat ihn ausgehöhlt. Ich bin auf dem Slaughter Gang, shit, shit, Murder Gang, shit, shit, 21 Jahre und ich weiß nicht, wo ich bin, shit. Ich mach den PC aus und mein Zustand wird schon kritisch. Alter EKT, Mann, ich glaub, ich steh im Blitzlicht. Alter, so weit oben, nenn es Heaven's Gate, ey. Tracks kommen in der Nacht, wenn die Presse schläft, ey. Mann, ich glaube, nein, krieg mein letztes Geld, ey. Du sagst, du bist fresh, ich fühl mich verwelkt, ey. Ich komm aus Downtown und ich führe einen Kult, ey. James Bass kommt aus dem Süden zu Besuch, ey. Alter, so weit oben, Mann, ich liebe diese Luft, ey. 900 Tote, das ist alles meine Schuld, ey. Ich komm aus Downtown, denn ich führe einen Kult, ey. James Bass kommt aus dem Süden zu Besuch, ey. Alter, so weit oben, Mann, ich liebe diese Luft, ey. 900 Tote, das ist alles meine Schuld. Du kommst aus demselben Block wie ich, doch nenn mich bloß nicht Bruder. Bitch, ich bin screwed up, deine Gang hat Scooter. Meine Gang immer bereit für Stress. Deine Gang, sie rennt einfach weg. Yeah, niemand ist so tight wie ich. Lucifer ist in meiner Click. Lenke einhändig den Wagen, keiner kann dein Sound ertragen. Von hier bis nach Tennessee, crackin' Jeans. Check den Memphis-Vibe, ich höre Screw-Tracks und hab die Tech bereit. Roll im Lex oder Chevy, Fenster runter und die Glock raus. Oh, das ist der Block-Sound, also halt besser dein Kopf down. Fallout-Tipps, ich mach Business am Nokia. Chill im Backyard mit der Squad und mach mir Haus klar. Wenn die Sonne untergeht, creep ich durch die Nacht. Jetzt wird umgebracht und sehr viel Geld gemacht. Korps im Carpet eingerollt, Crack im Adidas Bag versteckt. Wir bumpen unser Tape und chillen, Bitch, so ist der Tag perfekt, ho. Ich komm aus Downtown und ich führe einen Kult, ey. James Bass kommt aus dem Süden zu Besuch, ey. Alter, so weit oben, Mann, ich liebe diese Luft, ey. 900 Tote, das ist alles meine Schuld, ey. Ich komm aus Downtown, denn ich führe einen Kult, ey. James Bass kommt aus dem Süden zu Besuch, ey. Alter, so weit oben, Mann, ich liebe diese Luft, ey. 900 Tote, das ist alles meine Schuld, ey.